Pastor Rob ist jetzt in Kaliningrad im Moment. At the moment, Pastor Rob is in Kaliningrad. Und er ist dort in der Gemeinde. He's there at the church. Und ich bin sicher, er predigt dort oder er macht einen Rap. And I'm sure he's preaching there or doing a rap. Und vielleicht können wir kurz für ihn beten. And maybe we can pray for him. Herr Vater, wir beten jetzt für Pastor Rob. Lord Father, we pray for Pastor Rob. Und wir bitten dich, dass du ihn dort segnest, Herr. And we ask that you would bless him there. Dass er dort ein Zeugnis sein kann von dir. That he could be a testimony of you. Wir bitten dich, dass du ihn aufbaust in deinem Wort, dass du ihm Worte gibst. We pray that you build him up and give him your words. Und dass du ihn dort segnest, Herr. And that you bless. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen. Amen. Ja, danke für die Einleitung. Thank you for the intro. Ich möchte drei Verse vorlesen am Anfang. I would like to read three verses. Und beginnen mit 1. Mose 3:8. Genesis 3:5. 8. Oh, sorry, 3:8. Und da geht's um Adam und Eva. And it's about Adam and Eve. Und die haben soeben gesündigt. They just sinned. They just sinned. Okay. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl war. And they heard the voice of the Lord walking in the cool of the day. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord. Des Herrn unter den Bäumen des Gartens. Amongst the trees of the garden. Und wir können noch beifügen. And we can add. Und er hatte keine Chance, sich zu verstecken. He had no chance to hide from God. Und dann dritter Buch Mose 26, 11 und 12. And Leviticus? Ja. 26, 11 and 12. Und das sagt Gott jetzt. Gott spricht zu Israel. And this is God speaking to Israel. Und ich will meine Wohnung unter euch haben und will euch nicht verwerfen. Und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein. Verses 11 and 12. And I will set my tabernacle among you, and my soul shall not abhor you. And I will walk among you and be your God, and ye shall be my people. Mm-hmm. Und noch einen Vers in Johannes 15, 5. And one more verse in John 15, 5. Da spricht Jesus. Jesus is speaking. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. I am the vine and you are the branch. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. For without me you can do nothing. Ja, lass uns beten nochmal. Let's pray. Herr Vater, segne jetzt diese Botschaft. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, Herr. Father, we ask that you would bless this message and that you would speak to us. Wir bitten dich wirklich um deinen Segen. We ask for your blessing. In Jesu Namen, Amen. In Jesus' name, Amen. Okay, und das sind drei Stellen. These are three passages. In der ersten sehen wir das Sünde. In the first passage we see sin. Und da ist die Angst des Menschen vor Gott. And there is fear before God. Und die haben sich versteckt. Adam und Eva haben sich versteckt vor Gott. Adam and Eve hid themselves before God. Und das kennen wir alle. And we all have experienced this. Und wir alle waren an diesem Punkt, dass wir uns vor Gott verstecken wollen. And we were all at the point where we hid ourselves from God. Und wir wollen irgendwo sein. And we want to be somewhere else. Unsichtbar. Invisible. Und der zweite Vers. And the second verse. Es ist eine Aussage Gottes an Israel. It is a statement from God about Israel. Und ich glaube sehr wohl, dass wir das für unser Leben auch anwenden können. And I think that we can apply it to our lives. Und Gott sagt zu Israel, dass er seine Wohnung unter dem Volk haben will. God says that he wants to have his habitation among his people. Und er will unter den Leuten wandeln. And he wants to walk with his people. Und ihr Gott sein. And be their God. Und das sind die Menschen, sie verstecken sich vor Gott. So we have people who hide themselves from God. Und das ist Gott, der will Gemeinschaft mit den Menschen. And there's God who desires fellowship with people. Und in Johannes 15:5. And in John 15:5. Da ist der Weg eigentlich gezeichnet. The way has been presented. Wie Gott mit uns Gemeinschaft hat. How God desires to have fellowship with us. Und da sagt Jesus, ich bin der Weinstock. Jesus says, I am the vine. Ihr seid die Reben. And you are the branches. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Whoever abides in me and I in him, der bringt viel Frucht. He will bring forth much fruit. Und ich mag dieses Verhältnis, dass der Weinstock Jesus Christus. And I like this relationship. The vine is Jesus Christ. Und die Rebe, das sind wir. And we are the branches. Weil manchmal kommt uns das so vor. And sometimes it happens. Dass Gott. It seems to be that there's God. Und er ist heilig. He is holy. Und da bin ich und ich bin nicht heilig. And here am I and I am not holy. Und das ist so wie Wasser und Öl. It's like water and oil. Oder Katz und Maus. Or a cat and a mouse. Oder also ist ein Kontrast. It's a contrast. Licht und Finsternis. Light and darkness. Das passt nicht zusammen. It somehow doesn't go together. Das bringt man einfach nicht zusammen. You can't put it together. Man möchte fast manchmal sagen, lassen wir das auseinander. Sometimes. Manchmal will man sagen, lassen wir uns einfach auseinander. And sometimes you want to say, let's separate. Aber in Johannes 15, da ist ein Weg beschrieben. But John 15 says that there is a way. Jesus der Weinstock, Jesus the vine, und wir die Rebe, and we the branches. Und das Schöne ist, das passt perfekt zusammen. And the wonderful thing is that it fits perfectly together. Weil der Weinstock kann ohne Rebe keine Frucht bringen. Because the vine cannot bring forth fruit without the branches. Und die Rebe kann ohne Weinstock keine Frucht bringen. And the branches cannot bring forth fruit without the vine. Und die zwei brauchen einander. And the two need each other. Und das ist mein Thema für heute. And that's my theme for tonight. Dass Gott, der allmächtig ist, that God who is almighty und der heilig ist, and holy, sich uns eigentlich verpflichtet. He desires. Er verpflichtet sich uns gegenüber. He is obligated to us. Und er macht einen Bund mit uns. And he has come into a covenant with us. Und nur so ist es wirklich möglich, dass Jesus ist der Weinstock. And only this way is it possible that Jesus is the vine. Und ich bin die Rebe. And I'm a branch. Und ich möchte, dass wir das jetzt anschauen gemeinsam. And I'd like to look at this together. Im Alten Testament. In the Old Testament. Im zweiten Buch Mose 25. In Exodus 25. Da lesen wir, und ihr müsst nicht hinblättern. You don't have to turn there. Da steht über die Stiftshütte und den Tempel. It's talking about the Ark of the Covenant. Genau. Und diese Stiftshütte spricht eigentlich von zwei Sachen. And this Ark speaks of two things. Also einerseits von der Heiligkeit Gottes. From the holiness of God. Weil es gab sehr viele, also ein normaler Mensch in Israel. Because a normal person in Israel konnte sich Gott gar nicht nähern. Could not even approach God. Da waren so viele. Da gab es Vorhöfe, da gab es Priester, da gab es Waschungen, Opfer zu bringen. There was the outer court, there were the wash basins, there were the priests. Da gab es Vorhänge, Trennungen. There was the veil. Da gab es ganz außen einen Zaun rundherum. There was a fence all around the ark. Und es spricht eigentlich von der Heiligkeit Gottes. And it speaks of the holiness of God. Und der Unnahbarkeit Gottes. And the unapproachableness of God. Gleichzeitig aber auch von der Ausgeschlossenheit, dem Ausgeschlossensein des Menschen. And also it speaks of the exclusion of man. Der Mensch, der unrein ist. Man who is unclean. Und der einfach keinen Zugang zu Gott hat, da ist eine Trennung dazwischen. Who has no access to God, there is a separation between them. Gleichzeitig sehen wir auch in der Anordnung der Stiftshütte. At the same time we see in der Anordnung, wie das Volk Israel um die Stiftshütte gelegen hat. At the instructions of the people of Israel. Also die zwölf Stämme von Israel, die waren um die Stiftshütte, haben die gelagert. That the 12 tribes of Israel had to camp around the tabernacle. Und das war die Anordnung Gottes. Gott wollte in der Mitte sein von ihnen. And that was the command of God. God wanted to be in the center. Weil Gott wohnte dort in der Stiftshütte. Because God lived there. He dwelt in the ark. Und als Israel gegangen ist oder marschiert ist, and as Israel marched, da war die Stiftshütte die erste, also das, die, die Stiftshütte die erste mit den Priestern, die gegangen ist. The Ark of the Covenant went first with the priests. Und Gott hat das Volk Israel geleitet. And God led the children of Israel. Und es war eine Wolke, eine Wolke am Tag. And it was a cloud by day. Und eine Feuersäule in der Nacht. And a pillar of fire at night. Also zwei Aspekte. Einerseits die Trennung zwischen Gott und den Menschen. Two aspects. First, the separation between God and man. Und andererseits das Verlangen Gottes, in der Mitte zu wohnen und sein Volk anzuführen. And on the other hand, the longing of God to dwell in the midst of His people and to have fellowship. Und ich möchte jetzt auf drei Dinge eingehen, die ganz nahe bei in der Gegenwart Gottes waren. And I want to talk about three things that were very close to the presence of God. Und in der Stiftshütte gab es diesen Platz, das war das Allerheiligste. In the tabernacle there was the Holy of Holies. Und dort war die Gegenwart Gottes. And there was the presence of God. Und dort war die Bundeslade. There was the ark. Mit dem Barmherzigkeitssitz. With the mercy seat. Und dort wohnte Gott. And there God dwelt. Und wir können uns das alle nicht vorstellen oder wir versuchen es uns vorzustellen. We can't imagine it, but we try to imagine. Dort hat Gott gewohnt, unter seinem Volk. God lived there among his people. Und in diesem Raum war eigentlich sonst gar nichts mehr. And in this room there was actually nothing else. Aber es gab in der Lade, in the ark, da waren die Gesetzestafeln von Mose. In the ark there were the two tablets of stone with the law from Moses. Und dann war noch in diesem Raum waren auch noch der Stab von dem Aaron. And there was Adam's rod, Aaron's rod. Und ja, dieser Stab vom Aaron. Und die dritte Sache, die noch drinnen war, es war ein goldenes Gefäß mit Manna. And there was a golden bowl inside with manna. Und ich möchte jetzt kurz darauf eingehen. Diese drei Dinge waren in der Gegenwart Gottes. These three things were actually in the presence of God. Und ich mag das, weil all diese drei Dinge sprechen eigentlich zu den Menschen. And I like it because all three things speak to us. Und ich möchte, wenn wir rausgehen heute, dass wir aufgebaut werden davon, dass Gott eigentlich diesen Bund mit uns machen möchte. And I want us to leave today with the knowledge that God wants to have this covenant with us. Und dass er auch schon damals in dieser Stiftshütte eigentlich alles gezeigt hat, was ihm wichtig ist. And that he already back then showed all the things that were important in the ark. Und es ist nicht so, noch einmal, es ist nicht so, dass die Heiligkeit Gottes, es ist heiß, zum Beispiel heiß. And we can't say that the holiness of God is, for example, hot. Und die Barmherzigkeit Gottes ist kalt. And the mercy of God is cold. Und wenn man die zwei zusammengibt, and if you put the two together, dann ist es lauwarm. Then it's lukewarm. Und wir können das trinken. And then we can drink it. Das stimmt nicht, sondern die Heiligkeit Gottes ist weit über uns. That's not true. The holiness of God is beyond us, far beyond us. Und wir können sie nicht erreichen. And we can never reach it. Und da unten stehen wir. And at the bottom we are standing. Und das Schöne, was wir jetzt anschauen wollen, ist, dass Gott einen Weg geplant hat, dass die zwei zusammenkommen. But the beautiful thing is that God made a way to come together. Und die Gesetzestafeln. And the tablets of stone. Ich habe mir gedacht, das spricht eigentlich hauptsächlich von einer Sache. It speaks of one thing, mainly. Nicht so sehr, dass was der Mensch jetzt machen muss. Okay, das ist das Gesetz. Ich muss jetzt das und das machen. Not so much what man has to do. Okay, this is the law, and I have to do this and this. Aber es spricht davon, dass Gott sich den Menschen gegenüber verpflichtet hat. But it speaks of the fact that God has committed himself to man. Ja, dass er sagt, das ist mein Wort. He says, this is my word. Das ist mein Gesetz. This is my law. Das ist ein Weg für euch, Gemeinschaft zu haben mit mir. This is a way for you to have fellowship with me. Und wenn ihr dieses Wort haltet, and if you keep this word, bin ich euer Gott. I am your God. Ich möchte sagen, der Punkt war eigentlich, was das Wichtige ist, dass Gott eigentlich einen Schritt gemacht hat und sich selbst gegenüber den Menschen verpflichtet hat. What I want to say is that God took a step in our direction to commit himself to people, to us. Und was für ein großer Schritt. And what a great step that was. Also als Kinder haben wir Blutsbrüderschaft gemacht. As children we were blood brothers. Mit Freunden. With our friends. Und wir haben das gesehen bei Winnetou. And we saw this in Winnetou. Ein Film, Indianerfilm. It's an Indian film. Und wir haben das gesehen, wir waren begeistert. And we saw it and we were excited about it. Und wir wollten das auch machen. And we wanted to do this also. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wir waren dann zusammen. And I can remember I was together with a friend. Im Fernsehen haben wir das so cool gemacht, so aufgeschnitten und And on TV it was somehow so cool, like they cut themselves. Und die haben ihre Hände zusammengegeben. And then they put their hands together. Wo sie geblutet haben. Where they were bleeding. Und wir haben unsere Messer gehabt. And then we had our knives. Und wir haben uns gedacht, puh, das ist aber nicht einfach. And we thought, oh man, this is not easy. Und am Ende haben wir uns dann in den Finger gestochen. So at the end we just pricked our fingers. Und es hat ein bisschen geblutet. And it just bled a little bit. Und wir haben das Blut zusammengegeben. And then we mixed our blood. Aber ich kann mich noch erinnern, wir waren dann so stolz drauf. But I can remember how proud we were of ourselves. Und da war so ein starkes Band zwischen uns. And there was such a strong bond between us. Und es war unser Geheimnis. And that was our secret. Wir sind Blutsbrüder. We were blood brothers. Und das war wirklich ein Band, das uns verbunden hat. And it was something that bound us together. Und das ist eigentlich, was Gott mit den Menschen gemacht hat. And this is also what God has done with man. Und das war sein Verlangen, dass er ein starkes Band macht zwischen uns und ihm. And he has this great longing to have this strong bond between us and him. Und dieses Gesetz ist auch nur ein Schatten für Jesus Christus. And this law is only a shadow of Jesus Christ. Und Jesus Christus hat das Gesetz dann erfüllt. Jesus Christ fulfilled the law. Und er hat mit seinem Blut diesen Bund wirklich geschlossen. And through his blood he put together this covenant. Und er hat diesen Bund auf ewig mit uns geschlossen. And he gave us this eternal covenant. Und das ist jetzt der erste Punkt eigentlich, den ich machen möchte. And this is the first point that I want to make. Dass wir mit diesem Bund Gottes rechnen können. That we can count on this covenant that God made with us. Egal wie unsere Leben aussehen. It doesn't matter what our life looks like. Und egal was in unserem Leben passiert. It doesn't matter what's going on in our life. Weil in dem Volk Israel sind viele Dinge passiert. Because many things happened with the children of Israel. Aber in der Bundeslade war immer das Gesetz Gottes drinnen. But in the Ark of the Covenant there was always the law of God. Und es war das Zeichen des Bundes Gottes mit den Menschen. And it was a sign of God's covenant with his people. Und Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. And God has made a covenant with us. Und das ist so wichtig, und dass wir uns daran erinnern. And it is so important that we remember this. Und die zweite Sache, die in der Bundeslade war, and the second thing that was in the ark, das war der Stab vom Aaron. It was Aaron's rod. Und ich werde kurz die Geschichte erzählen, für die, die es nicht kennen. And I will explain the story for those who might not know. Also die Geschichte finden wir in 4. Buch Mose 17. And we see the story in Numbers 17. Mm-hmm. Und Aaron und Mose waren die Führer, das waren Brüder und die Führer von Israel, vom Volk. Aaron and Moses were brothers and they were the leaders of Israel. Und aber es gab Probleme im Volk, weil das Volk hat gesagt, warum führt ihr uns und nicht jemand anderer uns? But there were problems among the people because they said, why do you lead us and not somebody else? Und es gab bereits einen Aufstand. And then there was an uproar. Und Gott hat viele getötet. There was a rebellion and God killed many of them. Und jetzt ist direkt danach, nach dieser Situation, and after this happened, sagt das Volk wieder zu Aaron und Mose, the people of Israel said to Aaron and Moses, sie klagen sie eigentlich an. They accused them. Und sie sagen, warum seid ihr unsere Führer? And they said, why are you our leaders? Und sie sagen wörtlich, ihr habt das Herrn Volk getötet. You have killed the people of God. Und eigentlich es war Gott, der sie getötet hat, direkt. But actually it was God that killed them. Und es war eine Konfusion. And there was confusion. Ja. Und Gott hat dann Folgendes gesagt. And God said the following. Dass von jedem Stamm 12 Stämme gibt. There was 12 tribes and from each tribe. Der Führer jedes Stammes, der gab seinen Stab, seinen Stock her. The leader of every tribe would give his rod. Diese Stöcke sind zusammengelegt worden. And these rods would be collected. In ein Zelt gegeben. Put in a tent. Und über Nacht gewartet. And left overnight. Und einer dieser Stöcke war der Stock Aarons. And one of these rods was Aaron's rod. Und er war das Haupt von Levi, des Stammes Levi. And he was the head of the tribe Levi. Mhm. Und über Nacht ist etwas passiert. And overnight something happened. Einer dieser Stöcke, one of these rods, hat, in der Bibel steht, gegrünt. It bloomed. Ja. Also er hatte Blüten. It blossomed. Und er hatte auch Früchte. And it also had fruit. Nämlich Mandeln. Almonds. Und es war ein Wunder. And it was a miracle. Und es war die Bestätigung Gottes, dass Aaron der Hohepriester ist. And it happened to Aaron's rod, and it was the confirmation that Aaron was the high priest. Und ich mag die Geschichte. And I like the story. Weil wir fragen uns oft, naja. Because we ask ourselves sometimes. Warum ist es Jesus? Why is it Jesus? Warum es gibt so viele andere? There are so many others. Es gibt viele andere Religionen. There are many other religions. Es gibt viele andere Ideologien. There are other ideologies. Aber Gott hat einen Weg. But God had a way prepared. Und er hat einen Weg für uns. He had a way for us. Und dieser Weg zeigt sich uns. And this way has been revealed to us. Und das Zeichen dieses Stockes war, dass er wieder Frucht getragen hat. And the sign was that this rod would blossom. Und das Zeichen, das wir haben, and the sign that we have, das ist der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. It's the death and resurrection of Jesus Christ. Und der Stock war tot, aber er hat wieder Früchte getragen. The rod was dead, but then it carried fruit. Und Jesus ist gestorben und er ist wieder auferstanden. Jesus died, but he resurrected again. Und wir als Christen, wir haben ein Zeugnis von diesem Auferstehungsleben in uns. And we as Christians have a witness of this resurrection life in us. Und ich weiß, ich bin mit Gott, ich bin gestorben mit Jesus. And I know that I have died with Christ. Und ich bin wieder auferstanden. And I have been risen again. Und es ist ein Zeugnis in meinem Herzen. And it is a witness in my heart. Dass Gott einen Weg hat. That God has a way. Und der ist ganz bestimmt. And it is a certain way. Und der ist schmal. It is narrow. Aber er führt zum Leben. But it leads to life. Und das ist der Stab von Aaron. And this was Aaron's rod. Und Gott hat nicht die 11 Stäbe gewählt. Es gab noch 11 andere Stäbe, die er wählen hätte können. There were 11 other rods that he could have chosen. Aber er hat einen gewählt. But he only chose one. Ja. Und die dritte Sache war das Manna. And the third thing was the manna. Und das Manna war die übernatürliche Nahrung. Manna was the supernatural nourishment. Für die Israeliten in der Wüste. For the children of Israel in the wilderness. Also Israel war in der Wüste. Israel was in the wilderness. Und dort gab es nichts zu essen. And there was nothing to eat there. Und es gab keine neuen Schuhe, kein neues Gewand. There were no new clothes, no new shoes. Und sie waren 40 Jahre dort. And they were there 40 years. Und trotzdem hat es ihnen nie gefehlt an irgendetwas. But nevertheless, they never lacked a thing. Und das Manna, das war das Brot vom Himmel. And manna was bread from heaven. Das war jeden Tag frisch. And it was given to them every day fresh. Die Nahrung für jeden Tag. It was the nourishment they needed for each day. Und im zweiten Buch Mose 16 steht. And in Exodus 16 it says. Da sagt Gott dann zu Mose, fülle einen Krug davon, um es aufzubewahren. God said to Moses, fill a vessel of it. Um es aufzubewahren für eure Nachkommen. To keep it for your descendants. Mm-hmm. Auf dass man sehe das Brot, mit dem ich euch gespeist habe. So that they will see the bread that I fed you with. In der Wüste, als ich euch aus Ägypten führte. In the wilderness, as I led you out of Egypt. Ja. Und das ist das Brot, das Jesus Christus. And the bread is Jesus Christ. Und es ist das Wasser, das Wort Gottes. And the water is the word of God. Dass, wenn wir davon trinken, when we drink of it, dann werden wir uns nicht mehr dürsten. Then we will never thirst again. Und das ist einfach eine Quelle und eine Vorsorge, die Gott für uns getroffen hat. And there is a source and there is a provision that God provided for us. Für unser neues Leben. For our new life. Die niemals ausgeht. That will never die. Und das ist unser Geheimnis. Unser Geheimnis. And that is the mystery. Das ist jetzt Christus in uns. That is Christ in us. Das steht in Kolosser 1,27. In Colossians 1,27. Und im 1. Korinther 6,19, dass unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. And in 1. Corinthians 6,19 it says that our bodies are the temple of the Holy Spirit. Wir haben jetzt über den Tempel in Israel gehört. We heard about the temple in Israel. Und dort war die Heiligkeit Gottes. There we had the holiness of God. Und gleichzeitig auch die Möglichkeit des Menschen zu einem Zugang. But at the same time the possibility of access to God. Und genau das haben wir in uns. And that's the same that we have in us. Die Heiligkeit Gottes. The holiness of God. Und das Wissen, dass Gott in uns wohnen kann und möchte. And the knowledge that God wants to live in us and does live in us. Und das ist nicht das Problem, ist es nicht kalt und heiß? Ich bin so kalt und Gott ist so heiß. And it's not the thing that I am cold and God is hot. Es ist nicht wie Öl und Wasser. It's not oil and water. Oder oder Katze und Maus. Or cat and mouse. Aber es ist wirklich Weinstock und Rebe. But it's vine and branches. Und Gott kann in meinem Herzen wohnen. And God can live in my heart. Und Gott will in meinem Herzen wohnen. And God desires to live in my heart. Und nur so kann ich Frucht bringen. And only then can I bear fruit. Und nur so kann Gott wirklich Frucht bringen. And only then can God bear fruit. Nämlich durch uns. Through us. Und ich mag das, weil dann es gibt einen Bund, den Gott mit uns schließt. Because then there is this covenant that God has made with us. Mit seinem Blut, und der ist ewig. With his blood, which is eternal. Und auf den kann ich mich immer verlassen. And on this I can always rely upon. Und es gibt einen ganz speziellen Weg. And there is a very special way. Der ist so wie der Stock des Aarons. Es war der Stock des Aarons. Just like there was only one rod of Aaron. Und es ist Jesus Christus, mein Hohepriester. And that was Jesus Christ, my High Priest. Er ist sehr speziell, dieser Weg. This way is very special. Aber es ist der einzige Weg zum Leben. But it's the only way to God. Und es ist eine wunderbare Vorsorge. And it is a wonderful provision. Und in Offenbarung 8,3 steht, and in Revelation 8,3 it dass says, er schließt die Tür auf, die niemand zumachen kann. He opens the door which no man can shut. Und umgekehrt, er macht die Tür zu, die niemand öffnen kann. And he shuts the door which no man can open. Und das ist die Vorsorge Gottes. And that's the provision of God. Das ist eine Tür, die sehe ich gar nicht. There is a door which I don't even see yet. Und er öffnet sie für mich. And he opens it for me. Und niemand kann sie zumachen. And no one can close it. Oder er macht eine Tür zu. Ich denke mir, wow, das ist mein Leben. Ich möchte Künstler werden. And or else I think to myself, oh, this will be my life. I will be an artist. Das ist eine offene Tür. That's an open door. Und Gott schließt die Tür. But then God shuts the door. Und niemand kann sie öffnen. And no one can open it. Und ich liebe das, weil diese Tür von Gott geöffnet wird. And I love it because only God can open the door. Und von Gott geschlossen wird. And only he can close it. Und es ist so ein Unterschied, weil wir in sicheren Händen sind. And it's such a great thing because we are in secure hands. Ja. In Jeremia 17,6 steht über den Menschen, der seine Kraft oder seine Kraft bei sich selbst sucht. In Jeremiah 17,6 it talks about the man who trusts in his own strength. Und er spricht über den Menschen, der Menschen fürchtet und auf die Menschen schaut. And it speaks of people who fear God and trust fear people and trust in people. Ja, und dort steht, er ist wie ein Dornenstrauch in der Wüste. And it says he is like the stubble in the wilderness. Und er wird nicht sehen das Gute, das kommen wird. And he doesn't see the good when it comes. Und Wahnsinn, er wird nicht sehen das Gute, das kommen wird. He doesn't see the good when it comes. Er ist wie ein Dornenbusch. He is like a thorn bush. Irgendwo in der Wüste. Somewhere in the desert. Ganz allein. Alone. Verdorrt, vertrocknet. Dried up. Und ich stelle. Und da ist Gutes. Gott will Gutes bringen. Gutes kommt. And there is good. God wants to bring good. Aber dieser Dornenbusch sieht nicht das Gute, das kommen wird. But this thorn bush doesn't see the good when it comes. Ja. Und ich möchte. Mein Verlangen ist es, das Gute zu sehen, was Gott für mich hat. And my desire is to see the good that God has for me. Und ich möchte jetzt noch, dass wir alle zusammen zu Lukas 19 gehen. And let's all turn to Luke. Und das zu dem Ende. Also to end Luke 19. 19. In Lukas 19 ist eine Person Zachäus. There is a person in Luke 19, Zacchaeus. Und ich würde mal sagen, Zachäus war ein Mensch wie du und ich. Zacchaeus was a man like you and I. Er war sehr klein. He was short. Er war Zöllner. He was a tax collector. Er war reich. He was rich. Und Jesus ist da vorbeigekommen. And Jesus was passing by. Und er war eigentlich hauptsächlich neugierig. And he was pretty curious. Und er ist auf einen Baum geklettert. And he climbed up a tree. Um Jesus zu sehen. To see Jesus. Und er hat vielleicht viel von Jesus gehört. He probably heard a lot about him. Und jetzt in Vers 5 steht. In verse 5. Als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Und er stieg eilends herunter und nahm ihn auf mit Freuden. And he made haste and came down and received him joyfully. Als die anderen das sahen, murrten sie und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. And when they saw it, they all murmured, saying that he has gone to be guest with a man that is a sinner. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Und ich mag das, weil ein Mann, der hat Jesus noch nicht gekannt. I love this because it was a man who didn't know Jesus yet. Und Jesus ist auf ihn zugekommen. But Jesus approached him. Und am nächsten Tag war sein Leben verändert. And the next day his life was transformed. Und er war eine andere Person. He was another person. Er war nicht ein Dornbusch. He was not a thornbush. In der Wüste. In the wilderness. Und das Gute, er hat das nicht gesehen. And he didn't see the good. Sondern er hat das Gute gesehen. No, he saw the good. Und es war ein neues Leben. And it was a new life. Und eine Vision. A vision. Da ist Jesus. There was Jesus. Das ist Gott, der mit mir einen Bund geschlossen hat. There's God who wants to make a covenant with me. Der sich mir gegenüber verpflichtet hat und der kommt jetzt zu mir und sagt, komm herunter. Who is committed to me and says to me, come down. Komm herunter, Zacchaeus. Come down, Zacchaeus. Und der Zacchaeus kommt herunter. And Zacchaeus came down. Wow. Gott fragt mich herunterzukommen. Wow, God asks me to come down. Und es spielt keine Rolle. Okay, ich bin ein Sünder. And it doesn't matter. Okay, I am a sinner. Aber Gott hat da eine Vorsorge getroffen. But God has already made a provision. Und er ist mit ihm. Es ist die Gegenwart Gottes ist and da. He is with him and the presence of God is there. Und die Gegenwart Gottes ist, was uns verändert. And the presence of God is what changes us. Und es hat das Leben von Zacchaeus verändert. And it transformed Zacchaeus' life. Und es war ein sehr spezieller Weg. And it was a very special way. Jesus Christus ist gekommen. Jesus Christ came. Zacchaeus war am Baum oben. Jesus was up. Zacchaeus was up in the tree. Und es ist eigentlich verrückt. And it's actually crazy. Und er will mit ihm essen gehen. Er will bei ihm wohnen. And he wants to stay at his place. Es ist verrückt. It's crazy. Aber es war ein Weg von Gott. But it was God's way. Und da in dem Weg liegt eine Vorsorge. And in God's way there is always a provision. Und der Zacchaeus hat die Vorsorge gesehen. And Zacchaeus saw the provision. Und er hat gesehen, er hat nichts zu verlieren auf der Erde. And he saw he didn't have anything to lose on the earth. Aber er hat alles zu gewinnen mit Gott. But he had everything to gain with God. Und wir machen jetzt Gebetstreffen mit Pastor Rob. And we're having prayer meetings with Pastor Rob. Also am Dienstag und Freitag. Tuesdays and Fridays. Und es hat eigentlich mein Leben verändert. And it actually changed my life. Und es ist die Gegenwart Gottes. And it's the presence of God. Und ich meine, jeder hat in seinem Leben Routine. Every one of us has routines in our lives. Vielleicht auch negative Erfahrungen. Also negative experiences. Aber da ist so viel mehr. But there is so much more. Und wir wissen, wir wissen, egal wo wir stehen, dass Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. And it doesn't matter where we are at. We know that God has made a covenant with us. Er ist immer da. He is always there. Er hat einen ganz speziellen Weg für uns. And he has provided a very special way for us. Es ist Jesus Christus. It's Jesus Christ. Aber es ist noch persönlicher. But it's more personal than that. Wie für Zacchaeus. Like it was for Zacchaeus. Und er hat eine Vorsorge. And he has a provision. Und er öffnet Türen, die niemand schließen kann. He opens doors that no one can shut. Und er schließt Türen, die niemand öffnen kann. And he shuts doors that no one can open. Und ja, lasst uns beten. Let's pray. Herr Vater. Lord Father. Danke für deine Gegenwart. Thank you for your presence. Und das ist, wo wir sein wollen. That's where we want to be. Wir wollen in deiner Gegenwart sein, Herr. We want to be in your presence. Und das ist es auch, was unser Leben verändern wird. And this is also what will change our lives. Das ist unser Geheimnis, Jesus Christus in uns. And this is the mystery, Christ in us. Und wir bitten dich, Herr. We ask you, Lord. Dass in unseren Problemen, in unserer Not, Herr. That in our problems and in our need. Dass wir auf dich schauen können, dass du durchkommst in unseren Herzen. Dass wir sehen können den Bund, den du geschlossen hast. That we would see the covenant that you made with us. Den Weg, den du für uns gebahnt hast. The way that you have prepared for us. Die Vorsorge, die du für uns hast. The provision that you have for us. dass wir einfach zu dir laufen mögen. That we can run to you. Und dich preisen können, dir danken können. And that we can praise you and thank you. Und ein neues Leben in dir führen können. And lead a new life in you. Du bist der Weinstock und wir sind die Reben. You are the vine and we are the branches. Und wir bitten darum. And we ask in Jesu Namen. This in Jesus' name. Amen. Amen.